Сборная шин, Соловецкий на нем монасты, и со всех концов русской земли нас любовно сюда привезли. Всех, кто наградил нас соловками, просим, приезжайте сюда сами. Посидите здесь годочков три или пять, будете с восторгом вспоминать. Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Orte des Gedenkens. In dieser und in der kommenden Sendung wird sich alles um den sogenannten Solowiecki-Stein in Moskau drehen. Der Moskauer Solowiecki-Stein ist eines der bekanntesten russischen Mahnmäler für die Opfer der stalinistischen Repression. Heute richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Geschichte dieses Gedenkortes und die Umstände seiner Installation. Der Solowiecki-Stein, Teil 1. Ein Provisorium wird zum Nationaldenkmal. Am 30. Oktober 1974 wurden im 19. Lager in der damaligen Teilrepublik der UdSSR Mordwinien Kerzen angezündet. Der politische Gefangene Granit Arkadjewitsch Lubarski und andere Mitgefangene waren die ersten, die an diesem Tag an die politischen Gefangenen in der UdSSR erinnerten. Sie gedachten an das tausendfache Morden des stalinistischen Regimes und zeigten ihren Widerstand gegen einen fortwährend repressiven Staat. Dies war der Beginn eines alljährlichen Protests derer, die aus politischen Gründen hinter Gittern saßen. So wie Lubarski 1974 traten nun Gefangene aus allen Lagerpunkten der UdSSR jedes Jahr am 30. Oktober in einen Hungerstreik. Ein von Lubarski anlässlich des Tages der politischen Gefangenen im Gefängnis verfasster Aufruf gibt die Stimmung wieder, welche unter den politischen Häftlingen herrschte. Zitat: Liebe Freunde, bereits seit 3 Jahren begehe ich mit euch den Tag der politischen Gefangenen in der UdSSR. 3 Jahre hintereinander erklären die politischen Gefangenen Hand in Hand der Welt, wir setzen den Kampf fort. Wir alle, zusammen mit euch, Freunde, sind ein wesentlicher Teil der Widerstandsbewegung, die landesweit auf dieser und jener Seite des Stacheldrahts entsteht. Zitat Ende. Eine breitere Öffentlichkeit erreichte die Protestaktion im Jahr 1989, als sich ca. 3000 Menschen am Tag der politischen Gefangenen auf dem Lubjanka-Platz in Moskau versammelt hatten. Mit Kerzen in ihren Händen bildeten sie eine Menschenkette um das Hauptquartier der sowjetischen Geheimpolizei. 70 Jahre hatte dieser Ort Angst und Schrecken verbreitet. 70 Jahre war jeder Russe mit einem unguten Gefühl daran vorbeigegangen. Nun verlor das Domizil der Folterknechte seine Unantastbarkeit. Vor eben jenem Gebäude steht heute eines der berühmtesten und ersten Mahnmäler für die Opfer der politischen Repression, der Solowiecki-Stein. Wer hat sich für die Errichtung dieses Gedenkortes eingesetzt und welche Rolle spielt der russische Staat bei dem Gedenken an die Opfer der Verfolgung? Der Solowiecki-Stein kommt von weit her. Das Mahnmal trägt den Namen einer im russischen Norden gelegenen Inselgruppe, den Solowiecki-Inseln. Auch die Solovki genannt. Diese 5 Inseln im Weißen Meer sind in einem ungeheuren Ausmaß mit bedeutsamen Ereignissen und Perioden in der russischen Geschichte verknüpft. Im Zusammenhang mit dem Mahnmal interessieren uns die Geschehnisse des Jahres 1923. In diesem Jahr erreichte der erste Gefangenentransport die Hauptinsel Kim. Die Solovki wurden Standort des ersten sowjetischen Arbeitslagers. Dieser Lagerkomplex, der sogenannte Slon, das heißt Solowiecki-Lager zur besonderen Verwendung, war das Exerzierfeld für die Terrorherrschaft der Bolschewiki. In der Abgeschiedenheit der vom Festland isolierten Inseln konnten sie unbehelligt die Methoden ihrer Lagerführung entwickeln. Die dort erprobte Praxis legte die Richtlinien für die Führung späterer Arbeitslager fest. Es steht also außer Zweifel, dass die Solowki ein kraftvolles Symbol für die Zerstörungskraft des Regimes darstellen. Diese Symbolkraft brachte zwei Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Memorial, Lev Ponomarev und Sergei Krivenko, auf die Idee, einen massiven Findling von den Hügeln der Solovki nach Moskau zu transportieren. Die Planung und Umsetzung gestaltete sich kompliziert. Wie und mit welchen Mitteln sollte der Stein eine Strecke von über 1340 Kilometern zurücklegen? Wann würde das Mahnmal genehmigt werden und wo sollte man den Findling aufstellen? Zunächst wurde der Stein auf Initiative der unabhängigen gemeinnützigen Vereinigung Sowjest von einer der 5 Solowetski-Inseln nach Archangelsk gebracht. Dies geschah im Sommer 1990. Nun befand sich der Kamin, das ist das russische Wort für Stein, immerhin auf dem Gebiet des russischen Festlandes. Bis zum 30. Oktober blieben den Initiatoren nur noch 4 Monate Zeit, um die Genehmigung und die Mittel für die Überführung des Steines beim Moskauer Stadtrat zu erwirken. Vadim Domidontov, der zur damaligen Zeit stellvertretender Vorsitzender der Ständigen Kommission des Massowjet für Kultur, Kunst und Schutz des historischen Erbes war, bot seine Hilfe an. Domidontov und Memorial einigten sich über die Wahl des Ortes. Gegen den Willen des KGB wollte man den Stein unweit des KGB-Hauptgebäudes postieren. Wenn die Geheimdienstmitarbeiter aus ihren Bürofenstern schauten, dann sollten sie das Zeichen für die Schande ihrer Vorgänger erblicken. Nicht alle Stadträte des Mossowjet konnte Domidontov für die Idee einnehmen. Es gab einige, die argumentierten, dass eine solche Aktion im Moment der Krise nicht angebracht sei, dass bereits ein Wettbewerb für ein großes offizielles Mahnmal in Gange sei und man daher auf ein weiteres Gedenkzeichen verzichten könnte. Dennoch wurde der Antrag am 10. September 1990 angenommen. Jetzt musste alles sehr schnell gehen. Leider beeilte sich die russische Bahn mit der Überführung des Steines nicht. Erst nach einem persönlichen Gespräch Domidontovs mit dem Vorsitzenden des Verkehrsministeriums wurde der Stein nach Moskau gebracht. Das nächste Problem war die Präsentation des Solowetski-Kamin auf dem Lubjanka-Platz. Memorial votierte dafür, einen kleinen Hügel aufzuschütten, der anschließend begrünt werden sollte. Man wollte die Authentizität des unbearbeiteten Felsens hervorheben. Dagegen sträubte sich jedoch das Moskauer Komitee für Architektur und Stadtbau. Ihre Auflagen verlangten einen Sockel. Die Beschaffung einer ansehnlichen Menge Granits erwies sich als teuer und schwierig. Das Projekt drohte zu scheitern, da die Moskauer Granitfabrik eine rechtzeitige Lieferung bis zum 30. Oktober ausschloss. Es war nicht möglich, in Erfahrung zu bringen, auf welchem Weg es dem Mitarbeiter des Komitees für Kultur, Alexander Samjenowitsch Tandlewski, gelang, den nötigen Granit zu beschaffen. Wie auch immer, es gelang. Der Granit wurde geliefert und konnte bearbeitet werden. Heftige Debatten entfachten sich darüber, welche Inschrift der Sockel tragen sollte. Die Beteiligten suchten nach einem lakonischen, gleichzeitig jedoch tiefschürfenden und ausdrucksstarken Text. Endlich einigte man sich auf eine Strophe aus dem Gedicht Requiem von Anna Achmatowa. Zitat: Ich wollte sie alle mit Namen nennen, doch man nahm mir die Liste. Wer kennt sie noch? Zitat Ende. Alle waren sich einig, dieser Auszug sollte in den Sockel gemeißelt werden. Dann traf eine Nachricht ein, mit der niemand gerechnet hatte. Die Mitarbeiter der Leningrader Abteilung von Memorial hatten für ihr analoges Mahnmal genau dieselben Strophen aus dem Achmatowa-Gedicht ausgewählt. Nun musste in Moskau erneut beraten werden. Die Zeit drängte jedoch. Fieberhaft suchte man nach einem ähnlich wirkungsstarken Text. Trotz aller Bemühungen konnte man sich auf keinen Auszug aus einem literarischen Werk verständigen. Die heutige Inschrift verrät dem Leser lediglich Herkunft und Bedeutung des Mahnmals. Sie lautet: Zitat: Dieser Stein von dem Territorium des Solowetski-Lagers zur besonderen Verwendung wurde hierher gebracht und zum Gedenken an die Millionen Opfer des totalitären Regimes aufgestellt. 30. Oktober 1990, Tag der politischen Gefangenen in der UdSSR. Zitat Ende. Der 30. Oktober 1990 steht für die offizielle Einweihung des Solowetski-Steins auf dem Lubjanka-Platz in Moskau. Der ehemalige Sloan-Häftling Aljek Volkov sowie der einstmals verbannte Priester Gleb Jakunin eröffneten das Mahnmal. Zähneknirschend ließen sich auch Vertreter des KGB blicken. Sie hatten zuvor versucht, die Errichtung des Mahnmals vor dem KGB-Hauptgebäude zu verhindern. Ein Jahr später wird der Tag der politischen Gefangenen in der UdSSR das erste Mal als offizieller Feiertag begangen. Um alle Opfergruppen des Sowjetregimes einzubeziehen, wird der Feiertag später umbenannt. Fortan markiert der 30. Oktober den Tag des Gedenkens an die Opfer politischer Repression. Man könnte meinen, der russische Staat bemühe sich, die Erinnerung an die Opfer wachzuhalten. Ist dies wirklich der Fall? Welche Rolle übernehmen der Staat einerseits und die Organisation Memorial andererseits bei der Gedenkarbeit? Ein Blick in die zahlreichen online verfügbaren Feiertagskalender der Russischen Föderation genügt, um sich zu vergewissern, in welcher Reihenfolge der 30. Oktober steht. So werden am 29. Oktober die Mitarbeiter der Sicherheitsorgane des Innenministeriums geehrt. Der Tag des Gedenkens an die Opfer politischer Repression muss sich den 30. Oktober mit dem Tag der Maschinenbauingenieure teilen. Der 31. Oktober ist den Mitarbeitern der Untersuchungshaftanstalten und Gefängnissen gewidmet. Die Aufzählung ließe sich auf diese Weise fortsetzen. Jeder Tag ein Feiertag. Und, was noch wichtiger ist, dies sind alles offizielle Feiertage. Der Tag des Gedenkens an die Opfer der politischen Repression wurde nicht zu einem arbeitsfreien Feiertag erhoben. Das neue Russland hält nicht inne, um den Toten, viel zu oft auch den eigenen Angehörigen, zu gedenken. Touristen, die sich trotz der Kälte am 21. Dezember auf den Roten Platz begeben, erwartet nach ihrem Rundgang im Mausoleum eine unangenehme Überraschung. In der Skulpturenreihe, die sich an der Kremlmauer entlang zieht, sticht die Büste Stalins an diesem Tag besonders hervor. Mit Kränzen und Blumen überhäuft, wird an den Geburtstag des Diktators erinnert. Wie kann dies eine Aktion von Unverbesserlichen sein? Der Rote Platz ist der bedeutendste Platz Russlands und das Mausoleum eines der bekanntesten Denkmäler der Welt. Welche Beamtenhand stellt für solche Blumen Genehmigungen aus und mit wessen Erlaubnis? Wer dem Diktator Blumen kauft, dem fehlen anscheinend die Mittel für das sogenannte Staatliche Museum der Geschichte des Gulags. Auf 2 Etagen in einem heruntergekommenen Hinterhof wurden 4 konzeptionell unzusammenhängende Ausstellungsbereiche gestaltet. Der gute Wille der Ausstellungsmacher und das Engagement der Mitarbeiter sind erkennbar. Der Mangel an finanzieller Unterstützung und Professionalität sticht jedoch peinlich ins Auge. Mit modernen Museen wie Yad Vashem in Israel oder dem Ort der Information unter dem Denkmal der ermordeten Juden Europas in Berlin kann man die Exponatensammlung auf der Ulica Petrovka Nummer 16 nicht vergleichen. Die mangelnde Ausstattung des Museums lässt sich zum Teil darauf zurückführen, dass es sich in alleiniger Trägerschaft der Stadt Moskau befindet. Ein auf föderaler Ebene finanziertes zentrales Museum zum staatlichen Terror ist nach Aussage des wissenschaftlichen Mitarbeiters des Moskauer Gulag-Museums, Aljek Borisowitsch Kalmykov, nicht geplant. Im Übrigen gibt es auch 20 Jahre nach dem Zusammenbruch der UdSSR kein zentrales Mahnmal für die Opfer des Terrors. Welche Bedeutung in diesem Zusammenhang dem Solowiecki-Stein zukommt, verdeutlicht der Vorsitzende der Moskauer Abteilung von Memorial, Arseni Roginski, in einem Interview mit Radio Svoboda. Zitat: Es gibt das Gedächtnis der Kinder oder der Enkel und es gibt das Gedächtnis der Gesellschaft. Das Gedächtnis der Gesellschaft überträgt sich nicht nur durch die Erinnerungen von Bekannten, es wird durch Denkmäler, Museen und Schulbücher erhalten. Darum steht es bei uns sehr schlecht. Es gibt nicht einmal ein zentrales nationales Denkmal für die Opfer des Terrors. Die Rolle eines solchen Denkmals erfüllt wieder einmal das Mahnmal auf dem Lubjanka-Platz, der Solowiecki-Stein. Zitat Ende. Die Initiative für diesen Gedenkort und die alljährliche aktive Gedenkarbeit ging und geht jedoch nicht vom Staat aus, sondern von den handlungsfreudigen Mitarbeitern von Memorial und anderen Nichtregierungsorganisationen wie der Vereinigung Solidarnost oder der Union der Solidarität mit politischen Gefangenen. Ohne die Arbeit der letztgenannten Gruppen herabwürdigen zu wollen, wird an dieser Stelle ausschließlich auf das Wirken der Internationalen Gesellschaft für historische Aufklärung, Menschenrechte und soziale Fürsorge, Memorial, eingegangen. Was ist Memorial? Welche Ziele haben sich die Mitarbeiter dieser Organisation gesetzt? Ausschlaggebend für die Gründung von Memorial 1988 war das Bedürfnis, die Erinnerung an die Opfer des Stalinismus und an die politischen Gefangenen der poststalinistischen Zeit wachzuhalten. Menschen, die oftmals selbst verfolgt worden waren, nutzten den politischen Wandel, um eine aktive Auseinandersetzung mit der repressiven Staatsvergangenheit voranzutreiben. Sowohl damals als auch heute bemüht man sich vorrangig um eine umfassende Aufarbeitung der politischen Repression. Im Mittelpunkt stehen die Ermittlung und Veröffentlichung der Namen der Opfer in sogenannten Opferlisten, den Spiski Jertwe, und den Gedenkbüchern, den Knigi Pamjati. In seinem Buch Vojna, zu Deutsch Der Wille, schreibt der Schriftsteller Juri Dojkov, Zitat: In Moskau bei dem Solowjetski-Stein auf der Lubjanka wurde der Tag des Gedenkens begangen. Man gab mir einen dicken Band. Erschießungslisten, Moskwa, 1937 bis 1941. Um die 5000 Familiennamen. Erschossen in Butowa, in der Nähe von Moskau. Zitat Ende. Unter Mitwirkung von Memorial konnten bis 2002 Listen mit den Namen von über 1 Million Opfern der Repression in 60 Regionen Russlands veröffentlicht werden. Memorial hat diese Opferlisten teilweise online gestellt. Nachkommen, Freunden und Ehepartnern der Opfer wird es so leichter gemacht, etwas über das Schicksal ihrer Angehörigen oder Nächsten in Erfahrung zu bringen. Besonders in den 1990er Jahren unternahmen die Mitarbeiter von Memorial Anstrengungen, die Lage von Massenbegräbnisstätten zu ermitteln. An vielen dieser Orte wurden unter maßgeblicher Beteiligung von Memorial Mahnmäler errichtet und Gedenkzeichen aufgestellt. Das Aufgabenspektrum von Memorial hat sich seit der Gründung der Organisation stark ausgeweitet. Dazu gehört vor allem der Einsatz für den Schutz der Menschenrechte, die historische Forschungsarbeit, die Rechtsberatung und die soziale Fürsorge für ehemalige politische Gefangene. Mittlerweile ist Memorial eine international vernetzte Vereinigung. Auf nationaler Ebene wurden in beinahe jeder größeren russischen Stadt Zweigstellen eröffnet. Auch in den ehemaligen Ostblockstaaten Kasachstan, Lettland, Georgien und in der Ukraine treibt Memorial die Aufarbeitungsarbeit voran. Trotz knapper oder fehlender Subventionen durch den Staat kann Memorial auf erstaunliche Erfolge zurückblicken. So wurde auf Initiative und unter Beteiligung der Organisation das Gesetz über die Rehabilitation der Opfer politischer Repressionen im Jahr 1991 verabschiedet. Mithilfe dieses Gesetzes erhalten Opfer der Verfolgung ihre gesellschaftliche Anerkennung zurück. Die Unrechtmäßigkeit der Repressionen wird von offizieller Seite somit bestätigt. Leider hat die russische Regierung bis heute keine Schritte unternommen, die Rehabilitation an Entschädigungszahlungen für die ehemaligen Gefangenen der Lager und politischen Gefängnisse zu knüpfen. Die ausbleibende finanzielle Unterstützung wurde von dem Leiter der Assoziation der Opfer politischer Repressionen, Sergei Volkov, mit klaren Worten kritisiert. Während einer Rede im Rahmen einer Trauerveranstaltung am 30. Oktober 2005 bedauerte er, dass selbst heute noch die Rechte dieser Menschen offen verletzt würden. Es werde ihnen keine Entschädigung ausgezahlt, sie erhielten lediglich eine miserable Rente. Zwei weitere Meilensteine auf dem Erfolgsweg von Memorial führen uns zum Thema dieser Sendung zurück. Zum einen ist es dem Einsatz des Bündnisses zu verdanken, dass der 30. Oktober im Jahr 1991 zum offiziellen Feiertag ernannt wurde. Zum anderen steht der Felsen von den Solovki heute nur deshalb auf dem Lubjanka-Platz, weil die Mitarbeiter von Memorial beharrlich darauf hingewirkt haben. Um die Erinnerung an das vergangene Unrecht wachzuhalten, kommt es nicht allein darauf an, Mahnmäler zu errichten. Nur die Anteilnahme der Mitglieder einer Gesellschaft haucht einem Gedenkort Leben ein. Warum ist der Solowiecki-Stein ein gutes Beispiel für einen beseelten Ort des Gedenkens? Wer versammelt sich dort? Ganz allgemein lässt sich festhalten, dass sich die Besucherstruktur und Verteilung im Laufe der Zeit verändert hat. Zu Beginn waren es vor allem ehemalige politische Häftlinge, die den Gulag oder eines der politischen Gefängnisse der Brezhnev-Periode überlebt hatten, die das Mahnmal aufsuchten. Wie wichtig der Solowiecki-Stein für die Überlebenden des Gulags innerhalb von wenigen Jahren wurde, drückt Soja Dmitrievna Matschenko, eine der Teilnehmerinnen der Einweihungszeremonie, folgendermaßen aus. Zitat: Jedes Jahr am 30. Oktober versammeln wir uns, alle diejenigen, die noch Kräfte haben, an diesem Stein und erhalten hier immer die Möglichkeit des Austauschs und des gegenseitigen Verständnisses. Zitat Ende. Über 10 Jahre später, am 30. Oktober 2001, erinnert sich Soja Dmitrievna in einem weiteren Interview daran, von welchen Gefühlen das Aufstellen des Steines begleitet war. Zitat: Vor 10 Jahren, als wir den Stein eröffneten, überkam uns ein Gefühl der Freude. Man nahm uns als Menschen wahr. Zitat Ende. Für die Überlebende des Gulags, Soja Dmitrievna, sollte dies die letzte Gelegenheit sein, an einer Trauveranstaltung auf dem Lubjanka-Platz teilzunehmen. Sie verstarb noch im gleichen Jahr. Die Reihen der Zeitzeugen lichten sich. Von Jahr zu Jahr kommen immer weniger Überlebende zusammen. Heutzutage wird nicht mehr ausschließlich an die Opfer und Verfolgten des sowjetischen Regimes gedacht. Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen, wie die bereits genannten Solidarnost oder die Union der Solidarität mit politischen Gefangenen, nutzen die Gedenkfeier als Plattform für ihre Kritik an dem repressiven Umgang des Staates mit heutigen Oppositionellen. Sie ziehen eine Kontinuitätslinie zwischen Sowjetstaat und Putin-System. Nach einem Bericht der regierungskritischen Zeitung Novaya Gazeta verlangten die Vertreter dieser Vereinigungen am 30. Oktober 2010 die Prozesse gegen den ehemaligen Oligarchen Michail Chodorkowski und den ehemaligen Vize-Vorstandsvorsitzenden von JUKOS Platon Lebedev einzustellen. Unterstützt wurde die Aktion von mehreren bekannten Politikern, Gelehrten, Schriftstellern und Bürgeraktivisten, welche sich alle auf dem Lubjanka-Platz versammelt hatten. Der Solowiecki-Kamin. Ein symbolisches Grab, ein Pilgerort für Angehörige und Überlebende und ein Treffpunkt für die Befürworter einer demokratischen russischen Gesellschaft. Obschon sich das Publikum, welches sich am 30. Oktober auf dem Lubjanka-Platz versammelt, verändert hat, ist der alljährliche Ablauf der Trauerzeremonie der gleiche geblieben. Als Zeichen der Trauer und des Gedenkens werden Kerzen angezündet, eine Schweigeminute eingelegt und Kränze und Blumen auf das Mahnmal niedergelegt, so dass der Stein kaum noch zu sehen ist. Den Rahmen der Gedenkveranstaltung bilden die Ansprachen der ehemaligen politischen Gefangenen, der Organisatoren des Treffens sowie die Reden der Vertreter der Staatsmacht. Die Zeremonie vor dem Solowiecki-Stein wird von Mitgliedern der Staatspartei Einiges Russland, von Vertretern der Moskauer Stadtregierung, von Deputierten der Staatsduma und anderen offiziellen Persönlichkeiten als Möglichkeit genutzt, Präsenz zu zeigen. Die Würdenträger der höchsten Ämter, Dmitri Medvedev und Wladimir Putin, sowie der ehemalige langjährige Bürgermeister von Moskau, Juri Michailowitsch Luschkow, haben bisher an keiner der alljährlichen Trauerfeiern teilgenommen. Aufsehen erregte die Erklärung von Dmitri Medvedev, dass das, Zitat, Gedenken an die nationale Tragödie genauso heilig sei wie das Gedenken an den Sieg. Zitat Ende. Hält diese Aussage dem Vergleich mit der Realität stand? Ist die Erinnerung an den Staatsterror dem russischen Staat tatsächlich so heilig, wie Medvedev beteuert? Eine Gegenüberstellung der Feierlichkeiten am 9. Mai und am 30. Oktober offenbart eine andere Wirklichkeit. Am 9. Mai 1945 wurde die bedingungslose Kapitulation in Berlin-Karlshorst unterzeichnet. Dieser Tag, der für die Überwindung Nazi-Deutschlands steht, ist der wichtigste Fixpunkt für das russische kulturelle Gedächtnis. Nach Silvester ist der Tag des Sieges mit Sicherheit der bedeutendste nationale Feiertag der Russischen Föderation. Wenn sich der Sieg der Roten Armee über das faschistische Deutschland jährt, quellen die Plätze und Straßen über vor Menschen. Russische Fahnen säumen die Alleen, riesige Plakate hängen an zentralen Orten der Stadt. Der Rote Platz und viele Straßen im Zentrum Moskaus werden für die imposante Parade der russischen Streitkräfte gesperrt. Tausende von Soldaten postieren sich auf dem Roten Platz in rechtwinkligen Formationen. Inländische und ausländische Staatsoberhäupter sitzen auf der Ehrentribüne. Das Mausoleum verschwindet völlig hinter einem riesigen Transparent mit der Aufschrift «С днём Победы», zu Deutsch «Zum Tag des Sieges». Und dann, wenn die Kremlglocken erklingen, um Punkt 10 Uhr beginnt die Militärparade, welche von mehreren Staatssendern live übertragen wird. Welches Bild bietet sich dem Betrachter, der sich am 30. Oktober auf den Lubjanka-Platz begibt? Ein uralter Transporter parkt in der Nähe des Solowjetski-Steines. Eine der Seitenwände des Fahrzeugs wird hochgeklappt. Dies ist die Bühne der Redner. Eine Live-Übertragung im Staatsfernsehen? Daran ist nicht zu denken. Keiner der großen Staatssender rollt seine Kameras auf den Platz unweit des ehemaligen Hauptquartiers des KGB. Wäre dieses Gebäude nicht der passende Ort für ein überdimensionales Transparent mit all den Namen der darin gefolterten und zum Tode verdammten Opfer des ehemaligen Geheimdienstes? Die Vorsitzende der Moskau-Helsinki-Gruppe, Ludmila Alexejewna Panamareva, hat sich in einem Interview im Jahr 2007 dafür ausgesprochen. Bereits der Vergleich der offiziellen Gedenkveranstaltungen legt die Diskrepanz zwischen den Sonntagsreden ranghoher Politiker und der realen Erinnerungspolitik im heutigen Russland offen. Und dennoch, trotz der unzulänglichen staatlichen Unterstützung ist es gelungen, mehrere hundert Mahnmäler und Gedenkzeichen auf dem Territorium der Russischen Föderation aufzustellen. Ein exzellentes Beispiel für die aktive Vergegenwärtigung des Massenterrors ist der Moskauer Solowjetski-Stein. Jedes Jahr warten die Befürworter einer lebendigen Gedenkkultur immer wieder mit neuen Konzepten und Projekten auf. Eine seit 3 Jahren erfolgreich durchgeführte Aktion ist die ganztägige Veranstaltung Возвращение имён, zu Deutsch die Rückkehr der Namen. Auch diese Zusammenkunft findet vor dem Solowjetski-Stein statt. Der nächste Beitrag der Sendereihe Orte des Gedenkens ist diesem Tag gewidmet, an welchem jedes Jahr tausende Namen von Opfern der Verfolgung vorgelesen werden. Wir werden die Symbolkraft des Findlings von den Solovki aus einer anderen Perspektive betrachten. Im Zentrum wird dabei die Umgebung des Steines stehen. Es ist eben gerade der Standort des Felsens, welcher maßgeblich zu seiner Bedeutung beiträgt. Schalten Sie wieder ein. Den Podcast zur Sendung finden Sie unter www.ortedesgedenkens.de und im sozialen Netzwerk Facebook unter Orte des Gedenkens. Auf Wiederhören. Кто наградил нас соловками, просим, приезжайте сюда сами, посидите здесь годочков 3 или 5, будете с восторгом вспоминать. Хороши по весне комары, чуден вид от секирной коры. И от разных ударных работ старопеет веселый народ. Всех, кто наградил нас соловками, просим, приезжайте сюда сами. Посидите здесь годочков 3 или 5, будете с восторгом вспоминать. Так живем мы, не зная тоски, благоволной покушав трески.